Wart, wie die Geschichte weitergeht. Von meinem Großvater in Amerika. Die ist nämlich sehr tragisch geendet. Er ist zuerst einmal so gekommen und da haben die lieben Brüder auch gesagt zu meiner Großmutter, sie braucht sich nicht kümmern. Ja, weil die waren beide kinderlos. Ja, sowohl der, das ist der Adolf, beide haben so eine Kreislerei gehabt. Ja, der in Thalesbrunn und der in Dörfles. Und sie werden sich um die Buben kümmern und der soll sich schleichen. Nicht? Mein Großvater. Und der ist wieder zurück nach Amerika und kurze Zeit haben sie die Nachricht gekriegt, er ist erschossen worden. Das muss um die Jahrhundertwende gewesen sein. Also, jetzt war meine Großmutter zum zweiten Mal Witwe. Also, ja, und jetzt wird's lustig. Mein Vater hat die Schule absolviert gehabt, ja. Und, das muss gewesen sein, 1903 ist aus der Schule, ja, mit 14 Jahren. Am Samstag war die Schule aus, ja. Am Sonntag hat mein lieber Großvater gesagt, hat er meinen Vater einen Pinkel gepackt und gesagt, jetzt fährst du nach Wien und so ist es eine Lehre. Mein Vater ist nach Wien gefahren und da hat es gegeben, so eine jüdische Organisation, die sich um Lehrlinge gekümmert hat. Nicht? Und da haben sie einen Posten verschafft bei einem Sattler. Und das war damals mit Kost und Quartier. Nicht? Also mein Vater ist bei den Sattler gelandet, das war irgendwo in Simmering. Und da waren auch zwei, drei Söhne. Naja, also er ist hingekommen und gesagt, ja, fang's gleich an. Naja, haben sie ihm gezeigt, was da alles gibt. Auf die Nacht sind da in einem Kammerl gestanden worden, vier Betten. Und da haben vier Söhne geschlafen. Mein Vater kam und der eine gesagt, na da komm ich. Nicht? Hat er sich zu den vier gelegt. Ja. Und nicht nur das, ja, sagt er. Er hat noch gar nicht lang geschlafen, hat er schon ein paar Wanzen da zerdrückt. Jetzt kannst du dir vorstellen, eine Woche hat er es ausgehalten. Ist schnurstracks heim, nach Weikendorf, und der Großvater einen riesen Krach gemacht. Ja, jetzt schaust du, dass er ein Geschäft kriegst. Da ist er wieder nach Wien und da hat es gegeben eine Schuherzeugung. Also das waren so die Erzeuger, das waren meistens so Betriebe mit 10, 12 Leuten. Und der Betrieb hat gehört an einen ungarischen Juden. Kinderlos. Natürlich, das Geschäft ist schön gegangen. Also, ja, er nimmt den Lehrbuben, mein Vater als Lehrbuben auf, als Oberteilherrichter. Weißt du, da war er getrennt damals. Die mechanische Schuherzeugung und die Oberteile, weil die Oberteile ist sehr viel Handarbeit. Der Zuschnitt und das Ganze, ja. Also, mein Vater sollte bei die Oberteilherrichterei erlernen. Aber er muss ihn ja auch verpflegen und eine Cousine von meiner Großmutter, die hat er mit Kost und Quartier aufgenommen, das hat er das Ding gezahlt, ja, der sein Chef. Aber auch wie mein Vater, ein Glückskind ist, das war auch eine Bestie. In der Früh, wenn er um 5 Minuten zu spät gekommen ist, du elende Viech. So hat er ihn begrüßt, nicht? Und also Deutschen hat es auch gegeben, weil das damit hat er bewiesen, dass er der Herr ist. Und er hat, also die Lehre, nach 2 Jahren ist sein Bruder gekommen und der ist auch dort hingekommen. Und der Bruder war wie immer der Schlaue, der ist nicht aufgefallen, der war der Brave. Und mein Vater hat sich durch die Lehre durchgebissen, ist aber eine Zeit lang sogar alles gesöhnt geblieben, aber dann ist ihm das schon zu blöd geworden, weil da hat er sich dann nichts mehr gefallen lassen. Und der gute Herr Deutsch hat der geheißen, sein Chef, hat er zur Kenntnis genommen, also jetzt ist der junge Mann schon 18 Jahre alt. Also, er ist aber dann weg und ist zu seiner Schwester, die in der Slowakei, die war verheiratet und hat, ihr Mann hat gehabt so ein Fetzenbahnergeschäft, ja, alt waren und so weiter. Ein schönes Haus und hinten den Stall, da ist das alte Eisen und so weiter. Und der hat dann einen Arbeiter gesucht. Ja. Und da hat er sein Schwager aber so behandelt. Nicht? Und das ist so weit gekommen, dass mein lieber Vater den Wald erwürgt hat. Das ist ein Raffert worden. Eines Tages, weil er hat ja. Er ist nämlich mit Pferd und Wagen einkaufen gefahren, ja. Alle hat zusammengekauft und so weiter. Und da ist er spät am Abend gekommen, hungrig, ja, hat das Pferd in den Stall gestellt und ist in die Kugel gegangen, dass er was zu essen kriegt. Und also sein Schwager hat gesagt, zuerst wisch es rauf so, ja, und gib ihm ein Futter. Der hat gesagt, das kannst ja du auch machen, nicht? Und so weiter. Dann haben sie sich bei der Gurgel gehabt. Also ist er wieder zurück nach Wien. Und da hat sich ergeben, dass damals gegeben Bierdepots. Und da hat der Besitzer natürlich war auch gut, das ist ja klar. Steiner oder Kassen. Also kurz, der Steiner hat gesucht einen verlässlichen Mann, weil er hat da gehabt Slowaken und so weiter, die Kisten zart haben und so weiter und die Fasseln. Also jemand, der das so beaufsichtigt, kassieren fährt und so weiter. Der gute Herr Steiner war so ein Mann um die 40 und hat eine Gattin gehabt mit so 22, 23. Und jedes Mal, wenn mein Vater irgendwo kassieren gefahren ist und so weiter, ist sie bei ihm am Bock gesessen. Und das hat so Dimensionen angenommen, dass er hat müssen auch die Frucht ergreifen. Und dann ist er wieder zurück nach Wien und hat wieder in der Schuhindustrie ein bisschen weitergearbeitet und mittlerweile ist Krieg geworden. Aber nachdem seine Mutter Witwe war, ja, ist er bis 1916 war er freigestellt und dann hat er müssen einrücken. Und zwar war das in der Monarchie so, dass wo du geboren bist, ja, in dem Land und oder das Komitat oder wie das geheißen hat, war's zuständig zum Militär. Und da hat er müssen einrücken noch, heute heißt es Schilina. Das in der Slowakei, damals hat Scholner geheißen, zu einem ungarischen Regiment und zwar zur Artillerie. Kurze Ausbildung, ja, und ist dann sofort gekommen an die Front mit einer neu zusammengestellten Batterie. Da waren alles Kroaten, Slowaken und mir scheint, er war der Einzige, der Deutsch kennen hat, ja. Und da sind sie an die Piave in eine Stellung gekommen und das Kommando über diese Patriotiskasse, das waren vier Geschütze, war ein Wiener aus einer gutbürgerlichen Familie, ein junger Oberleutnant, der noch jünger war als mein Vater, ja. Und der lieber nach Udine gefahren ist oder nach Tarvis. Und da hat er ihm beauftragt, also die Batterieführung, nicht? Die Buchhaltung und so weiter. Nicht? Weil gut, er hat eine schöne Schrift gehabt. Rechnen und Lesen oder auch können. Also, und da ist er unter, schon ein, unter einem halben Jahr hat er den ersten Stern gehabt, war er Gefreiter. Und dann ist er sogar Unteroffizier geworden, ja, also hat Rechnungsunteroffizier hat das geheißen. Also, und hat die ganze Batterie bis zum Kriegsende, bis knapp vor Kriegsende geführt. Ja, nie einen Urlaub gehabt. Und da hat sich dabei, waren die, die haben gehabt, so die 10 cm Skoda-Geschütze. Ja. Die waren schon ganz ausgeleiert. Das war im Juli, August 1918. Und da sind sie geschickt worden ins Zillertal nach Meierhofen. Und dort hätten sie warten sollen auf neue Ausrüstung. Weil die ganze Batterie, also da hat noch keiner einen Tag Urlaub gehabt. Und das haben wir einer so gleich als Urlaub eingerechnet. Nicht? Und mittlerweile, dann war der Krieg aus. Und es war folgendes: er war die ganze Zeit ein geprügelter Hund. Und dort war das erste Mal, der Leutnant hat dem Oberleutnant hat ihm schalten und walten lassen und gesagt, wenn du Leute brauchst, und da kommt ein Slowaken, der gut Deutsch kennt, oder Lawatschka, der hat dann in Wien in der Kolmberger Straße eine Tischlerei gehabt. Der war so wie ein Offiziersdiener, der war ja zu seiner Verfügung, obwohl er als Unteroffizier gar nicht die berechtigt. Aber wie gesagt, also von der Zeit, die 2 Jahre bis zum Kriegsende hat er geschwärmt. Ne? Naja, und wie gesagt, also, wie der Zusammenbruch war, hat er seinen Rucksack gepackt und ist geschaut, dass er nach Innsbruck kommt und von Innsbruck ist er heim zu seiner Mutter nach Weikendorf. Mein Urgroßvater, der ist unter dem Krieg ist er gestorben. Ich glaube, Kriegsanfang. Aber er muss nicht passieren, muss über 70 geworden ist. Ich weiß nicht. Jedenfalls, es war eines. Du musst dir vorstellen, die haben gehabt auf den Hof Ganseln, Truthähnl und das ganze, das schwere Essen, ja, Ganselschmuggel. Die koschere Kost. Also heute weiß man, der hat schwere Diabetes gehabt, ja. Und damals war der Insulin war da noch weit entfernt. Da hat kein Mensch gewusst, wie man den Leuten hilft. Ja. Na, der ist nicht leicht gestorben.